ihn in den Bus verfrachtet? Er hat ein Taxi genommen. Ich finde deinen großen, heuligen Freund unausstehlich. Seit 3 Jahren habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ich dachte, er würde dich nach Stockholm einladen, damit du deine Runeberg-Arbeit endlich abschließen kannst. Ach, Ivo, der Albin. Hast du zufällig den Postboten gesehen? Er bog gerade um die Ecke bei den Russenhäusern, als Albin ins Taxi einstieg. Und das sagst du so ruhig? Wenn es dir lieber ist, kann ich auch schreien. Der Postbote ist abgebogen! Dein Schreien nutzt mir gar nichts. Der Idiot hat unser Geld wieder mitgenommen. Verrückt! Sowas habe ich noch nicht erlebt. Der vergisst einfach, die Briefe einzuwerfen und läuft weiter. Mit unserem Geld. Diese Trantüte. Warum hast du ihm nichts nachgerufen? Offenbar ist unser Geld noch nicht angekommen. Und unsere Briefe auch nicht. Schreibt uns denn keiner? Kriegen wir keine Einladungen? Manchmal gehen die Sachen eben unter. Oder sie werden irgendwo gesammelt. Und wenn ich dann meinen Stipendiumsantrag einreiche, haben sie die Kopien sofort parat. Kann denn alles untergehen? Das Lektoratsgeld? Das Honorar für deine Novelle? Die Briefe? Alles auf einmal? Und ausgerechnet, wenn die Hitze am größten ist und wir zu Tibor an die Donau fahren können. Wir können auch nächste Woche noch hinfahren. Ein paar Tage kommen wir noch so über die Runden, auch ohne Geld. Von dem Frühstücksspeck, den wir neulich gekauft haben, ist mindestens noch eine halbe Seite da. Mehl, Bohnen und sowas werden wir doch wohl auch noch haben. Irrtum. Wir haben nichts mehr. Das Mehl reicht vielleicht noch für eine Einbrenne. Die Bohnen habe ich restlos für das Gulasch verbraucht. Und vom Frühstücksspeck ist höchstens noch ein fingerdickes Stück da. Allerhöchstens ein 2-Fingerdickes. Wieso das denn? Anfang der Woche war doch kaum etwas abgeschnitten von dem Speck. Ja, weil du ihn heimlich an den Hund verfütterst. Aber ich bitte dich, warum sollte ich ihn heimlich füttern? Oh, du willst dich bei ihm beliebt machen. Wohl eher der Hund bei mir. Nein, mein Lieber, du hofierst den Hund. Du willst ihn auf deine Seite ziehen, um dich mit Morschi gegen mich zu verbünden. Aber Eva, warum sollte ich mich gegen dich verbünden? Weil ich erfolglos bin. Was ich auch immer mache, nichts wird angenommen. Deine kosmischen Puppen haben sie doch angenommen. Zufällig. Alles andere haben sie abgelehnt. Und ich sitze nur hier herum, werde langsam hysterisch. Und muss zusehen, wie du Tag für Tag am Schreibtisch hockst, damit wir etwas auf den Tisch kriegen. Du siehst die Sachen grundsätzlich falsch. Ich lektoriere, schreibe Novellen und Einleitungen, aber nicht, damit wir essen können. Ich würde auch schreiben, ja, wenn ich nicht... Das ist es ja eben. Mit deinen Idealen kann man nicht einmal den Hund satt kriegen. Genau deshalb schneide ich ihm ab und an mal ein Stückchen Speck ab. Es wird dir nicht gelingen, Morschi gegen mich zu stimmen. Ich habe deine Machenschaften durchschaut. Wenn du es wissen willst, ich gebe ihm auch Speck. Na bitte. Was ist dann so schlimm dabei? Nur, dass ich den Speck offen und ehrlich verteile. Du aber klammheimlich. Was soll ich machen, wenn er den Speck so gerne mag? Er setzt sich vor mich hin, schaut mich mit seinen treuen braunen Augen an und ich weiß schon, was er möchte. Er wird dich so lange anschauen mit seinen treuen braunen Augen, bis der ganze Speck weg ist. Also gut. Wenn es so schlecht um den Speck steht, dann muss auch Morschi Verständnis aufbringen. Ich schlage vor, dass wir von nun an dem Hund keine Sonderration mehr geben. Du nicht und ich nicht. Einverstanden? Mhm. Er kriegt nur etwas, wenn wir alle drei essen. Gut. Nicht du wirst ihm also den Speck geben, sondern wir beide tun es. So soll es sein. Ich werde an deiner Seite stehen, wenn du ihn fütterst. Hättest du unseren letzten 50er nicht der Hausmeisterin gegeben, dann könnten wir jetzt wenigstens Zigaretten kaufen. Haben wir auch keine Zigaretten mehr? Vor allen Dingen Zigaretten haben wir nicht. Und auch unseren letzten Kaffee hat Albin Waller ausgetrunken. Der namhafte Diplomat, der nicht einmal seinen kleinen Finger rührt, um einem alten Freund zu helfen. Du kaufst doch immer 10 Schachteln, wenn wir Geld bekommen. Wenn wir Geld bekommen. Meine letzten 5 Zigaretten hat Albin Waller geraucht. Der es nicht einmal fertig bringt, dir sein scheiß Gästezimmer für 14 Tage zu überlassen. Lieber steckt er die Kinder von wichtigen Genossen in sein Stockholmer Zimmer als den Runeberg-Forscher. Ach Eva, du übertreibst. Albin ist im Grunde ein guter Kumpel. Als wäre er gar kein Diplomat. Ja, genau. Alle Funktionärskinder sagen schon zu Hause, Mami, der Albin. Oder wahrscheinlich nennen sie ihn schon Albi. Der Albi ist ein toller Kumpel, als wäre er gar kein Diplomat. Alles hat er besorgt, alles erledigt. Wenn er mal wieder zurückkommt, sollten wir ihn einladen. Einladen, überlegt der Vater, ein waschechter Genosse vom Scheitel bis zur Sohle. Und das wäre übertrieben. Aber er scheint ein zuverlässiger Mann zu sein. Und irgendwann werden wir ihn brauchen. Wenn er endgültig zurückgekehrt ist, suchen wir ihm sofort eine... Ich sag dir, die scheißen alle auf Runeberg. Eva, diese Leute wissen doch gar nicht, wer Runeberg war. Aber Morschi und ich, wir wissen, wer er war. Was soll ich denn machen? Ich habe nun mal Finnisch studiert. Und kann auch nichts dafür, dass Johann Ludwig Runeberg, der romantische Nationaldichter der Finnen, Schwedisch geschrieben hat. Würdest du über Mika Waltari schreiben, wären wir heute längst über den Berg. Jeder will heutzutage über Mika Waltari schreiben. Ich bin aber kein Herdentier! Oh, Verzeihung. Ich hatte fast vergessen, dass ihr, Albin Waller, und du Kinder besserer Leute seid. Villa am Plattensee, Segeln, Tennis spielen und das ganze Pipapo. Wir sind eben aufs Prämonstratenser-Gymnasium in Kestee gegangen. Tja. Dort trieben wir auch Wassersport, segelten etc. etc. Im Winter spielten wir Eishockey. Und Schwimmunterricht gab es zweimal in der Woche. Hm, jawohl. Segeln, Rudern, lauter feine Sachen. Auch ein bisschen Taschenhockey. Hm? Und deshalb habe ich Freitagnachmittag keine einzige Zigarette. Nicht deshalb! Doch! Weil der junge Herr unseren letzten 50er in die Schürze der Hausmeisterin fallen ließ. Dabei hätte ich das bisschen Kohlestaub selbst von der Straße wegfegen können. Kaum waren die Kohlenmänner weg, ging ich schon mit Schaufel und Besen. Aber diese Marketenderin war schneller. Entschuldigung. Mutter Courage stürzte sich auf den Kohlestaub. Sie kennt dich genau und wusste, dass du den letzten 50er der Familie opferst. Wenn sie nach Anlieferung der Kohle die Straße sauber macht, dann steht ihr das Trinkgeld auch zu. Das menschliche Zusammenleben hat eben seine Spielregeln. Aber ich kam doch schon mit der Schaufel. Sie war eben schneller. Erst hat ihr Mann sie verlassen, dann ihre Tochter. Sie hatte den 50er bitter nötig. Mit einem 20er wäre sie auch zufrieden gewesen. Aber deine herrschaftlichen Allüren... Diese herrschaftlichen Allüren, von mir aus geschenkt. Mein seliger Vater war zwar Anwalt, wir wohnten aber in einem Mietshaus. Und meine Mutter hat die Wäsche selbst gewaschen, während ihr dort in Schongrad in eurem eigenen Haus gewohnt habt. Ein Gut hattet Äcker und Obstgärten. Die Theis floss direkt unter deinem Rock vorbei, aber du hast weder schwimmen noch rudern gelernt. Mein Vater war nur Eisenbahner. Eisenbahner, nicht darauf kommt es an. Konnte dein Vater schwimmen? Nein, aber was hat das denn damit zu tun? Genau darauf kommt es aber an. Schon dein Vater konnte nicht schwimmen. Aber du reißt jetzt das Maul auf. Ganze Generationen konnten nicht schwimmen. Und wer es zufällig gelernt hat, der hat auch noch die Schuld. Der ist ein Parasit, eine antisoziale Figur. Kann er schwimmen, der Dreckskerl? Hat er gesegelt? Auf Schafott mit ihm! Ein guter Ungar kann nicht schwimmen. Er kann auch nicht... Du! Gleich trete ich dir in die Eier. Es gibt im ganzen Haus keine einzige Zigarette. Den Frühstücksspeck hast du an den Hund verfüttert. Und obendrein hältst du auch noch Vorträge über deine schwachsinnige Ideologie. Pardon, Madame? Nur eine Sekunde. Oh, wo gehst du hin, Illisch? Zur Hausmeisterin. Ich werde Sie bitten, uns den 50er zurückzugeben. Du bist verrückt. Ich werde ihr sagen, dass uns die Zigaretten ausgegangen sind. Das kannst du doch nicht machen. Warum nicht? In diesem Haus haben selbst die Straßenbahnschaffner eine gesichertere Existenz als wir. Das ist nun mal so, aber Sie können nichts dafür. Und Runeberg ist meine Privatsache, besonders die Könige von Salamis. Und Runebergs Weg nach Porvo. Du hast mich missverstanden, Illisch. Dann haben wir eben keine Zigaretten. Okay. Das ist kein Beinbruch. Die Zigaretten sind doch unwichtig. Und die Runeberg-Arbeit musst du abschließen. Das Geld wird schon nächste Woche kommen. Und den Runeberg musst du echt. Hörst du? Selbst Morschi ist der Meinung, du sollst deinen Runeberg zu Ende schreiben. Was hat der Hund denn? Diese Tasche ärgert ihn. Da! Neben dem Kachelofen steht sie. Ein schwarzer Diplomatenkoffer. Was ist das überhaupt für eine Tasche? Sie wird wohl dem Albin Waller gehören. Er hat sie hier vergessen. Das verstehe ich nicht. Albin war doch sonst immer ein Muster an Sorgfalt und Umsicht. Sein Regenschirm zum Beispiel hat er... Ein Diplomat vergisst seine Tasche nicht. Allenfalls lässt er sie absichtlich irgendwo stehen. Wovon sprachen wir eben? Warum? Glaubst du etwa, dass wir abgehört werden? Ein Lauschangriff mit Albins Tasche? Das ist doch absurd. Sprich leiser, mein Lieber. Diese Tasche hat Ohren. Du meinst also, dass... Wo wir sowieso nur Nullen in seinen Augen sind. Kleine Ratten, die sich einbilden, Künstler zu sein. Ich kann einfach nicht glauben, dass Albi... Psst! Sei leiser. Lass uns überlegen. Dein Psst ist doch sinnlos. Wenn wirklich ein Tonbandgerät drin ist, wird selbst das aufgenommen. Diese Tasche ist ein Albtraum. Mit einem Mal steht sie hier mitten in unserem Zimmer. Schwarz und bedrohlich. Und etwas bewegt sich oder schleift in ihr. Der Hund hat's gemerkt. Komm, wir machen sie auf. Aber ich bitte dich, wir können doch nicht einfach eine fremde Tasche aufmachen. Meinst du, sie explodiert? So etwas traue ich Albin nicht zu. Wenn wir sie aufmachen, können wir gleich sehen, was los ist. Ob ein Tonbandgerät drin läuft oder überhaupt. Was zum Teufel hat dieser Albin bloß bei uns zu suchen gehabt? Vielleicht will er uns testen, ob wir seine Tasche öffnen. Wenn wir sie öffnen, haben sie unsere Fingerabdrücke. Sie wollen uns kontrollieren, weil wir einen Reisepass beantragt haben. Aber wer will uns denn kontrollieren? Wer? Wieso stellst du plötzlich diese idiotische Frage? Es ist ganz gleich, was wir machen. Sie können alles gegen uns verwenden. Aber was können sie gegen uns haben? Noch gar nichts. Sie denken aber, sie können in unser Leben einbrechen. Was wollte der Waller denn eigentlich? Er sagte, sein VW sei stehen geblieben, er habe ein Taxi nehmen müssen. Und da er sich gerade in unserer Nähe befand, wollte er kurz mal bei uns vorbeischauen. Er wollte doch irgendeine Adresse von dir haben, oder? Ja. Während du das Bohnengulasch aufgewärmt hast, bat er mich um die Adresse von Ferry Koronitsch. Der gehörte auch zu unserer Clique. Was macht dieser Koronitsch? Er ist Anwalt. Scheidungsanwalt. Dein Albin Waller ist ein kapitales Miststück. Nicht nur, dass er unser Gulasch auffrisst, er lässt auch noch seine Tasche an unserem Kachelofen stehen wie eine Bombe. Sprich leise. Die Tasche hört alles. Scheiß auf seine Tasche. Und auf das Tonbandgerät noch extra. Er hat unser Gulasch aufgefressen und ließ sich dabei auch noch bedauern. Ach, Kinder, dieser ewige Kaviar. Ich sterbe bald daran. Immer nur Hummer und Lachs. Diese Empfänge sind mir ein Gräuel. Mit diesem Bohnengulasch rettet ihr mir mein Leben. Er hat 2 Flaschen Beaujolais mitgebracht. Das stimmt. Wenn der Wein in seiner Tasche war, dann hat er sie hier aufgemacht. Was war in seiner Tasche? Du müsstest es gesehen haben. Ich erinnere mich nicht, weiß nicht, woher er den Wein nahm. Wenn er zu uns wollte mit dem Wein, dann ist sein VW nicht stehen geblieben. Wollte er aber woanders hin, dann verstehe ich nicht, warum er hierher gekommen ist. Du müsstest es wissen, Illisch. Er ist doch dein Freund. Was zum Teufel wollte er bloß? Weiß hier? Ich nicht. Wir beide saßen hier, du und ich, und warteten auf den Postboten. Der kam aber nicht. Dann klingelte es und herein kam Albin Waller. Hast du eine Ahnung, warum du ihnen verdächtig bist? Wahrscheinlich ein Missverständnis. Wegen Runeberg? Du hast diesen Namen in deinen Antrag geschrieben. Sie glauben, dass dieser Runeberg in Wahrheit ein General ist oder ein Stahlbaron. Es gibt niemanden in diesem Staatsapparat, der dir abnimmt, dass du wegen eines Dichters aus dem 19. Jahrhundert gen Norden pilgern willst. Diese Typen glauben nicht, dass es eine Dichtung gibt. Dass es Humanität und Heimatliebe gibt, diese... Sprich leise... Nein, Albin Waller traue ich nicht zu, dass er mich denen ausliefert. Eine schmutzige Sache ist das, in die Albin Waller hineingezogen wurde. Aber dein Albin Waller ist selbst ein ganz schräger Vogel, das kann ich dir sagen. Ja, schrei nur. Das Ohr in der Tasche hat alles gehört. Jetzt können sie unsere Reisepässe endgültig einziehen. Von mir aus sollen sie auffressen und daran ersticken. Eine bodenlose Gemeinheit. Sie brechen in das Leben ahnungsloser Menschen ein. Wem haben wir etwas getan? Was wollen Sie von uns? Komm, komm. Gehen wir in die Küche. Ich will dir etwas Wichtiges sagen. Ich gehe nicht. Zuerst will ich die Aufnahme beenden. Auf dem Band sind noch mindestens 5 Minuten. Liebe abhörende Genossen, lecken Sie mich am Arsch. Auf dem Marktplatz von Jongrad. Und du kannst dabei zusehen. Glaubst du, ich habe Angst vor denen, weil ich wegen Runeberg nach Schweden will? Ich will gar nicht mehr. Nichts will ich mehr. Von mir aus können sie alle krepieren. Sag etwas Brutaleres. Dies verstehen sie nicht. Waller! Hörst du mich? Ja! Umsonst spielst du den schlauen Diplomaten. Umsonst gibst du an mit der Judith Kennes. Ich war dabei, als Elmer Plexi nach der Regatta auf seinem Schiff gebumst hat. Und ich habe ihre Brüste auch begrapscht in den Anlagen. Ich könnte was erzählen. Du Schwein! Schäm dich! Du hast mich aufgefordert, etwas Brutaleres zu sagen. Sag ihnen was anderes. Die Brüste von Judith Kennes interessieren sie doch nicht. Ihr Dreckskerle! Ihr stehlt uns das Geld! Ihr lasst alles vor die Hunde gehen. Ich hasse Bohnengemüse. Ja. Auch Morgi hasst es. Ja. Blechteller und Blechlöffel hasse ich auch. Morgi hasst Maikäfer und Kohlrabi. Fassi, Morgi. Beiß sie. Ihr Tonbandgerät. Fassi. Ja. Fassi. Beiß zu, Morgi. Zerreiß ihr Mikrofon. Wozu halten wir uns hier mit der Tasche auf? Schmeißen wir sie einfach aus dem Fenster. Na? Da kommt er doch endlich, der bummelige Postbote. Ich habe gewusst, dass unser Geld gekommen ist. Ich habe eine Intuition, nach der man die Uhr stellen könnte. Und du machst hier die große Verzweiflungsszene. Kein bisschen Optimismus steckt in dir. Wie viel soll ich ihm geben? Was willst du ihm geben? Trinkgeld. 20. Ich gebe ihm 30, damit er nächstes Mal schneller hierher findet. Hallo! Hallo! Ich glaube, ich habe meine Tasche hier stehen gelassen. Illisch, unser Gast hat seinen Dingsbums hier vergessen. Du, ich glaube, irgendwo am Kachelofen habe ich meinen Diplomatenkoffer stehen gelassen. Verflucht nochmal. Was macht der Hund mit meiner Tasche? Wir saßen hier ahnungslos und rauchten eine Zigarette, als der Hund plötzlich mit einem Wortfetzen im Maul zu uns kam. Es war übrigens das, was wir vor 5 Minuten gesagt haben. Wenn du jetzt nicht geklingelt hättest, hätte dieser idiotische Hund unser ganzes Gespräch hergebracht. Man hatte mir schon davon abgeraten, einen Dackel zu kaufen, denn die Dackel sind infantil. Was hast du übrigens für einen Hund? Ach, nimm doch Platz. Ich verstehe. Ihr habt meine Tasche aufgemacht. Wir haben sie nicht aufgemacht. Ich bin erstaunt, dass du uns so etwas zutraust. Und die Wortfetzen? Den Hund solltest du fragen. Er hat sie hierher gebracht. Also, ihr habt meine Tasche aufgemacht und etwas hineingetan. Aber Albin, wie kannst du nur so etwas annehmen? Wie konnte der Dackel sonst die Wortfetzen hierher bringen? Mit diesem Hund hatten wir schon häufiger Scherereien. Er macht manchmal seltsame Sachen. Leider beschäftigt sich Illesch zu wenig mit ihm, weil er so sehr in seinen Runeberg vertieft ist. Ich weiß genau, dass ihr etwas in die Tasche gesteckt habt. Wie kämen wir denn dazu? Mach deine Tasche doch auf und zieh nach. Ich weiß auch, dass du mit Judith in den Anlagen herumgekommen bist. Was hat das denn jetzt mit der Tasche zu tun? Hast du uns etwa belauscht? Sie hat es zugegeben. Aber davon, dass du ihre Brüste angefasst hast, hat sie nichts gesagt. Koronitsch kümmert sich jetzt um unseren Prozess. Wir lassen uns scheiden. Hast du etwa Angst? Ich habe keine Angst, aber ich bin beleidigt. Mit mir redet man nicht in diesem Ton. Armer Albin, kann es sein, dass du keinen Sinn für Humor hast? Habt ihr denn welchen? Während ich weg war, habt ihr etwas in meine Tasche hineingetan. Nee, sei so gut und mach deine Tasche endlich auf. Ich mache sie nicht auf. Sie war hier bei euch, 15 Minuten lang. Das ist dann in gewissem Sinne eine sehr lange Zeit, eine halbe Ewigkeit. Warum habt ihr sie nicht aufgemacht? Darum geht es jetzt nicht. Mach sie auf und zeig uns, was wir hineingetan haben sollen. Es wird sich schon zeigen. Eure Fingerabdrücke sind darauf auch andere Spuren. Spuren, Kamelspuren. Die Fingerabdrücke des Hundes kannst du untersuchen lassen. Deine Tasche hat lediglich den Hund aufgeregt. Und die Hausmeisterin. Eben als ich zurückkam, hatte sie einen regelrechten Geschwätzigkeitsanfall. Was sagte sie noch? Ja, ich weiß schon. Sie sagte, dass du ein richtiger Herr bist, denn du hast ihr 50 Forint gegeben. Aber deine Frau ist eine kleine Gans, die ihr die lumpigen 50 Forint nicht gönnt. Ich halte dich nicht zurück, Albin. Ich halte dich nicht zurück. Natürlich hätten wir uns gefreut, wenn du geblieben wärst. Aber wir verstehen, dass du beeilen musst. Bist du verrückt geworden? Es ist uns sehr gefreut. Ich bin außerordentlich, dass du so plötzlich abbrechen musst. Das war's, Ilisch. Endgültig. Nie im Leben wirst du deinen Fuß auf schwedischen Boden setzen. Und nach Finnland wirst du auch nicht fahren. Dafür garantiere ich. Grüß deine Frau schön von mir. Hau ab ihn in die Küche, sonst trete ich dir in die Schnauze. Armer Albi, ich erkenne dich nicht wieder. Ein so feiner Herr wie du, der immer nur Lachs und Kaviar frisst. So einen Hornochsen habe ich mein Lebtag noch nicht gesehen. Du, Lisch, was ist aber, wenn in seiner Tasche wirklich ein Abhörgerät steckte? Dann wurden wir halt abgehört. Und was dann? Nichts. Sie werden mit ihren scheiß Schikanen kommen. Sie geben uns keinen Pass. Sie tragen in unserer Personalkartei ein, dass wir Staatsfeinde sind. Aber wir sind doch gar keine Staatsfeinde. Es spielt keine Rolle, ob wir es sind oder nicht. Sie bestehen auf ihren fixen Ideen. Sie benehmen sich wie Geisteskranke. Mag sein, dass sie es nur spielen. Aber es ist nicht auszuschließen, dass sie es wirklich sind. Wenn du nicht so viel dummes Zeug geredet hättest, dann hätte er dich vielleicht nach Schweden eingeladen. Und du hättest deine Runeberg-Arbeit beenden können. Ach, die interessieren sich doch nicht die Bohne für die Runeberg-Petöffi oder für die Runeberg-Lamartine oder die Runeberg-Kiez-Parallele. Von Lermontow, Miskiewicz und Puschkin gar nicht zu reden. Die sind nur wie die Kuhscheiße auf der Weide. Ich verstehe. Karriere? Niet. Zigarette? Niet. Wochenendausflug an die Donau? Niet. Und was machen wir nun? Tja. Sollen wir auf den Postboten warten? Oder zittern wir einfach vor Albins Wanzen? Lass uns zittern. Aber nur in Maßen. Oder betrunken. Eine ganze Flasche Beaujolais ist übrig geblieben. Den werde ich jetzt aufmachen. Da ist aber so ein sonderbares Zeichen auf der Flasche. Vielleicht haben Sie ihn vergiftet. Ich opfere mich. Soll ich ihn lieber probieren? Nein. So ein großes Opfer kann ich von dir nicht verlangen. Es reicht, wenn ich an Vergiftung sterbe. Nun, wie ist er? Wie die andere Flasche, die wir nach dem Bohnengulasch getrunken haben. Im Moment habe ich zwar keinen Bock auf Wein, aber probieren tue ich ihn trotzdem. Du, der ist in Ordnung. Ja, der Albin weiß, worauf es ankommt. Er hört uns zwar ab und er zeigt uns an, aber schlechten Wein bringt er uns nicht. Es lebe Albin Waller, der Diplomat und Denunziant. Und was wird morgen? Bis morgen ist es noch lang. Bis dahin kann noch viel geschehen. Was? Meiner Meinung nach nichts. Aber das geschieht jedenfalls sehr dramatisch. Die Meister der Theaterinszenierung werden uns schon zeigen, was sie können. Du, dieser Albin ist im Grunde gar kein so übler Typ. Natürlich ist er ein Funskerl. Wie geboren für Führungsaufgaben. Aus seiner Nase tropft kein Rotz, er kann schweigen und er trägt weiße Hemden. Prost!